nicht fahren. Und hör mal zu, unterbrich uns nicht. Denn es ist zu ernst, es ist zu ernst. Und sie warten auf dich. Wenn du jetzt gehst und du bist hier fein.